Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Rotes Fell, Wald, Vollwut hört man öfters bei Füchsen. Ansonsten relativ putzig vom Äußeren her eigentlich. Fuchsbandwurm. Flauschig und klein und süß. Füchse sind über die ganze Welt verteilt in verschiedene Arten. Und die Art, die wir kennen, der Rotfuchs, das ist der, der das größte Verbreitungsgebiet hat. Im Garten war er drin. Das war in der Früh, wo ich rausgekommen bin, am Gartentier, war er gesessen, der Fuchs. Dann bin ich raus, dann ist er abgehauen. Die sind bei uns im Friedhof drin und da gingen sie immer raus. Und gingen spazieren bei uns im Garten. Also mir gefallen's. Schlau. Schlau fällt mir da sofort ein. Schlau wie der Fuchs. Der Fuchs kam einmal auf eine Wiese, wo eine Herde schöner, fetter Gänse saß. Da lachte er und sprach, »Ei, ich komme ja wie gerufen. Ihr sitzt hübsch beisammen. Da kann ich eine nach der anderen auffressen.« Es ist auch nicht immer sichergestellt, dass der Fuchs der Gewinner ist. Und die Gänse können sich auch verteidigen, wenn die dann die Flügel aufspannen, machen die sich größer und breiter. Die Gänse gackerten vor Schrecken, sprangen auf und fingen an, gar kläglich um ihr Leben zu bitten. Der Fuchs aber sagte, »Da ist keine Gnade, ihr müsst sterben.« Der Fuchs braucht da auch erstmal eine Angriffsfläche, dass er die Gans irgendwo packen kann. Also bei schlafenden Gänsen ist es natürlich viel leichter, wie wenn die wachsam sind. Aber es ist so, dass der Fuchs nicht immer der Gewinner des Kampfes sozusagen dann ist. Unter den in unserem Vaterlande wild lebenden Säugetieren steht der Fuchs, Canis vulpes, unzweifelhaft obenan. Brems Tierleben, Abteilung 1, Band 4. Raubtiere. Kaum ein einziges anderes Mitglied der ersten Klasse genießt einen so hohen Ruhm wie Freund Reinicke. Das Sinnbild der List, Verschlagenheit, Tücke und Frevelhaftigkeit. Ihn rühmt das Sprichwort, ihn preist die Sage, ihn verherrlicht das Gedicht. Der Gegenstand einer so allgemeinen Teilnahme muss, es ist gar nicht anders möglich, ein ausgezeichnetes Geschöpf sein. Und das ist denn unser Schlaukopf und Strauchdieb auch, in jeder Hinsicht. Wenn Sie einen Fuchs im Garten sehen, sind 4 oder 5 da. Weil es halt heimliche Untermieter sind, die in aller Stille nachts durch die Gärten gehen und der Mensch das oft nicht mitbekommt, aber da sind sie auf jeden Fall. Der Wildbiologe Christoph Janko. Er untersucht seit vielen Jahren den Rotfuchs. Für seine Studien hat er zahlreiche Tiere mit Sendern versehen und dann intensiv beobachtet. Also man verbringt da nächteweise, monatelang draußen, um die Füchse hinterherzugehen und zu schauen, was sie machen. Das ist so ein Telemetrieverfahren. Und diese Daten kommen dann in den Computer und dann erfolgt die Auswertung dann Wochen und Monate später. Und man kann dann eben auch projizieren, welche Räume die Füchse leben. Reinicke bewohnt den größten Teil der nördlichen Hälfte unserer Halbkugel. Europa, Nordafrika, West- und Nordasien. Seine Allseitigkeit lässt ihn allerorten passende Wohnplätze finden, wo andere Raubtiere sich nicht aufhalten können. Und seine List, Schlauheit und Gewandtheit befähigen ihn, diese Wohnsitze mit einer Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit zu behaupten, die geradezu ohne Beispiel dasteht. Und im Zuge dessen kam halt heraus, dass wir in der Stadt 10 bis 15 Mal mehr Füchse haben auf der gleichen Fläche wie jetzt im Land. Zu Gesicht allerdings bekommt man sie nur selten, denn tagsüber schlafen Füchse meistens, versteckt unter Büschen und Hecken, hinter Holzschuppen, unter Terrassen, überall dort, wo sie einigermaßen ungestört sind. Erst abends beginnt die Pirsch. Jeder ist da ein bisschen anders, es gibt welche, die sind sehr forsch, die erkunden ihr Gebiet sehr schnell, manche sind recht zurückhaltend. Auch manche haben ein ganz geregeltes Zeitraumverhalten, nennen wir das dann. Also die kann man immer zu einer gewissen Uhrzeit, um gewisse Punkte in ihrem Streifgebiet antreffen. Also manche sind da sehr nach der Uhr geprägt. Und manche, die sind vogelwild, die machen nachts, was ihnen gerade so in den Sinn kommt. Aber sie sind eigentlich immer sehr reviertreu oder sind immer in ihren Streifgebieten. und kontrollieren die auch nachts regelmäßig und sind eigentlich die ganze Nacht innerhalb ihres Gebiets unterwegs. Das Revier wird auch regelmäßig markiert und gerade der Urin ist zum Beispiel sehr intensiv im Geruch und da markiert der Fuchs sein Revier und dann weiß der Fuchs vom Nachbarrevier auch, dass da das Revier besetzt ist und dass da noch einer da ist. Und zur Ranzzeit, wenn die Füchse Hochzeit halten, da ist es so, dass auch immer mehrere Männchen um die Fähe, das ist der weibliche Fuchs, buhlen. Und dann bei der jungen Aufzucht ist so, dass die, in der Großstadt hat man nachgewiesen, dass da die Männchen auch mithelfen bei der jungen Aufzucht. Und in der Stadt, da sind die Lebensbedingungen so gut, dass sich da sozusagen Großfamilien bilden. Die Elterntiere, die Jungtiere und auch die Jungtiere aus dem letzten Jahr. Also da können schon 4, 5 oder 6 Füchse zusammen eine Familieneinheit bilden. Weil wir hier halt sehr gutes Nahrungsangebot haben und sehr hohes Deckungsangebot. Und der Fuchs lebt da sozusagen wie die Made im Speck. Und draußen im Wald und Feld, da muss er natürlich größere Gebiete haben, um Baue zu haben, um Nahrung zu haben. Und da leben sie oft paarweise. Füchse sind Allesfresser. Obst, Beeren und Nüsse stehen ebenso auf ihrem Speiseplan wie Würmer, Larven und Mäuse. Bei der Jagd im Winter kommt dabei eine ganz besondere Fähigkeit zum Einsatz, der Mäusesprung. Die können das Rascheln der Mäuse bis auf wenige Grad genau orten durch das Gehör und springen dann in einem sehr steilen Winkel ab, stoßen dann durch die Schneedecke. Und während dem Flug tarieren sie das noch mit dem langen, buschigen Schwanz aus, dass sie wirklich punktgenau landen. Und das ist also eine Eigenart, die jetzt der Fuchs als einziger Vertreter der Hundeartige auch so imposant kann. In der Stadt allerdings sind solche Kraftakte nur selten nötig. Komposthaufen und Müllbehälter sind für Füchse die reinsten Schlemmerparadiese. Auf dem Weg dorthin passiert das Leichtgewicht. Ein ausgewachsenes Tier wiegt im Durchschnitt nur 5 bis 6 Kilo. Ohne Schwierigkeiten, niedrige Mauern und ähnliche Hindernisse. Die Tiere, die gehen nachts über Gartenzäune drüber, ähnlich wie Katzen von der Bewegung, weil sie einfach sehr leicht sind und sehr agil sind. Also er frisst im Prinzip das, was da ist. Und deshalb ist es auch ein Erfolgsgarant für diese Art, weil dann kann er auch überall überleben. Also ob jetzt in der Stadt oder auf dem Land. Dabei kommt dem Tier seine hohe Intelligenz zugute. Immer wieder stößt man auf Berichte, nach denen Füchse sich sogar totstellten, um Krähen anzulocken und dann plötzlich wieder quicklebendig eine von ihnen erbeuteten. Wie weit das der Realität entspricht, sei dahingestellt. Fest steht jedoch, Füchse lernen aus Erfahrungen und können das Verhalten anderer Lebewesen in ihr eigenes Tun einberechnen. Sie lernen umzugehen mit dem Verkehr, oder auch mit uns Menschen in den Gärten. Und in den Telemetriestuden kriegt man das ja dann auch live mit. Also der Fuchs läuft in den einen Garten, wo der Hund noch draußen ist. Dann fängt der Hund an zu bellen, jagt sozusagen den Fuchs hinterher. Daraufhin geht der Fuchs in den Nachbargarten, wartet dort ab. Der Besitzer holt den Hund rein ins Haus. Und der Fuchs geht wieder in den Garten auf den Kompost, holt sich was zu fressen oder läuft durch den Garten in den nächsten Garten. Also sie sind da sehr entspannt. Und wisse ganz genau, was er auch erwartet. Er ist ein Dieb, ein Mörder. Ich darf es kühnlich behaupten. Ja, es wissen die Herren, er übet jeglichen Frevel. Möchten doch alle die Edlen, ja selbst der erhabene König, Gut und Ehre verlieren. Er lachte, gewänne nur etwa einen Bissen dabei von einem fetten Kapaune. Sogar der Panther klagt über die Skrupellosigkeit des listigen Fuchses. In Goethes ebenso brillantem wie humorvollem Versepos Reineke Fuchs wird die gleichnamige Hauptfigur vor Gericht zahlreicher Verbrechen beschuldigt. Isegrim, der Wolf, beschwert sich, der Fuchs habe seine Frau verspottet und die Kinder mit ätzendem Unrat bespritzt, sodass sie nun blind sind. Wackerlos, dem Hündchen, hat er den letzten Wurstzipfel geklaut. Und Henning, der Hahn, bringt gar eine Bahre mit zum Gericht, auf dem die Leiche seiner Frau liegt. Das arme Huhn wurde vom Fuchs grausam ermordet. Isegrim sagte darauf, so wird es bleiben. Und leider wird uns Reineke nie was Gutes erzeigen. O, läg er lange Tod, das wäre das Beste für friedliche Leute. Aber wird ihm diesmal verziehen, so wird er in kurzem etliche kühnlich berücken, die nun es am wenigsten glauben. Wenn man schaut, wie die Beschreibungen zum Fuchs die letzten Jahrhunderte waren, da wird er ja auch als listig und argwöhnisch bezeichnet, aber auch als schönes, intelligentes Tier. Und das ist das, was ihn da so zweischneidig in der Wahrnehmung bei der Bevölkerung macht. Höhlenmalereien und Funde belegen, dass Füchse schon in der Steinzeit in unmittelbarer Nähe zum Menschen lebten. Wie allen Raubtieren schrieb man auch ihnen besondere, übernatürliche Fähigkeiten zu. So stand der Fuchs angeblich in besonderer Verbindung zum Feuer. Weibliche Füchse galten als Seelentiere, die sich, wie man in Japan erzählte, gelegentlich auch in Menschenfrauen verwandelten, um einen Mann zu heiraten. In europäischen Fabeln und Märchen dagegen tritt der schlaue Fuchs meist in der Rolle des pragmatischen und auf seinen Vorteil bedachten Übeltäters auf, der nichts anderes im Sinn hat, als an Käse, Trauben und Hühner zu kommen. Geflügel- und Kleintiergehege üben tatsächlich seit jeher auf Füchse eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Ein Spalt in der Türe oder im Fenster genügt oft schon, um dem Tier Zutritt zu verschaffen. Der Fuchs geht da rein, weil er Beute braucht, weil er natürlich Nahrung braucht. Und das ist vor allem, was jetzt die Gefährdung der Hühnerställe angeht, vor allem dann, wenn er Junge hat. Also im Mai, Juni ist er darauf angewiesen, schnell Nahrung zu holen. Und da ist noch ein Hühnergarten natürlich optimal. Das heißt, wenn die Hühnerklappe auf ist, bedient er sich. Wenn die zu ist, kommt er da auch nicht rein. Doch wehe, es gelingt ihm einzudringen. Landwirte und private Kleintierzüchter erleben es immer wieder, dass ein Fuchs bei seinem Raubzug im Stall ein regelrechtes Gemetzel veranstaltet und viel mehr Tiere tötet, als er fressen oder wegschleppen kann. Der Fuchs, ein grausamer Lustmörder? Christoph Janko protestiert. Derartige Werturteile werden einem Wildtier einfach nicht gerecht. Wenn er jetzt ein einzelnes Huhn holt, entsteht dann natürlich eine gewisse Hysterie zwischen den Hühnern. Und dann schlägt sozusagen der Trieb an, dass der Fuchs nach der Bewegung dem Beutetrieb folgt und dann hinterhergeht. Das macht der Fuchs genauso wie auch zum Beispiel der Marder im Stall. Und deshalb kann es dazu kommen, dass dann 3-4 Hühner sozusagen auch von ihm erbeutet werden. Und Füchse sind sehr charakterlich individuell. Also das ist wie bei uns Menschen auch. Da gibt es den Heißsporn, der wird natürlich dann mehr zuschlagen in einem Hühnergatter, wie der eher kontrollierte, der sich halt sagt, ich hole mir jetzt einmal was zu essen. Der kühne Reiter bringt mit Hilfe seiner Hunde das Wild zur Strecke. Jahrhundertelang waren für den europäischen Adel par force Jagden auf den Fuchs sportlich-gesellschaftliche Höhepunkte des Jahres. Die Regeln stammen aus England. In einheitlicher Kleidung, rote Jacken, weiße Krawatten, weiße Hosen und schwarze Kappen, folgt man der Hundemeute, die das Tier bis zu seiner völligen Erschöpfung und dem abschließenden Fangschuss durch Wald und Feld hetzt. Vor der Jagd hatten es Treiber aus seinem Bau gescheucht oder gleich im Käfig mitgebracht und dann in die scheinbare Freiheit entlassen. Noch heute finden in zahlreichen Ländern Parforce-Jagden nach diesem Muster statt. Ausgerechnet in Großbritannien aber sind sie seit dem Jahr 2005 aus Tierschutzgründen verboten und werden, zumindest offiziell, nicht mehr durchgeführt. Während wir einzig und allein den Balg des Fuchses verwerten, wähnten unsere Vorfahren das ganze Tier, alle einzelnen Teile, in besonderer Weise zu Arzneizwecken ausnutzen zu können. Noch zur Zeit von Alfred Brehm galt eine Salbe aus dem Kopf des Fuchses als unschlagbares Mittel gegen Haarausfall. Das Mark half gegen Würmer, die Galle gegen Erblindung und Leber und Lunge waren offenbar die reinste Wundermedizin. gekocht, gebraten, getrocknet und zerrieben, heilten sie Ohrenschmerzen, Übelkeit und Verstopfung. Vor allem aber Lungenerkrankungen aller Art, von der Tuberkulose bis hin zum Asthma. Und noch heute finden sich an Charivari-Ketten die Krallen und Zähne der Tiere, Amulette gegen Geschwüre und Schlaflosigkeit. Das ist Abfall. Wir verarbeiten zwar die Pfoten mit, oftmals für Taschen oder sonst was, aber ansonsten. Wolfgang Lastner, Vizepräsident vom Zentralverband des Deutschen Kürschner Handwerks und Inhaber einer Werkstatt für Pelzmoden in Fürstenfeldbruck. Er zeigt auf einen Stapel weicher Felle. Sie schimmern in den verschiedensten Rottönen, die an manchen Stellen grau-weiß durchsetzt sind. Sie sehen jetzt da vor sich einige Rotfuchsfelle, die kommen jetzt aus dem Schwarzwald. Die einen sind ein bisschen kurzhaariger, die anderen sind ein bisschen langhaariger. Und Sie sehen aber trotz allem, auch die Felle sind hervorragend vorbereitet. Die Jäger haben jetzt nicht mit dem Schrot das zerstört, das Fell. Also es ist auf einer Seite ein riesen Einschussloch, sondern die sind alle mit der Kugel geschossen. Und dadurch bekommen wir halt einfach wirklich diese schöne Rückseiten und die Möglichkeit, es wirklich perfekt zu verarbeiten. Fuchspelz, ein traditionelles Material für Kopf- und Schulterbedeckungen, für Decken, Jacken und Umhänge. Noch bis in die 1960er Jahre war der um den Hals getragene Fuchs ein übliches Accessoire an kalten Wintertagen. Dann änderte sich die Mode. Kunden etwas, wie muss ich sagen, anspruchsvoller. Da war der Rotfuchs nicht mehr gut genug. Und ich kaufe mir keinen Rotfuchs, sondern lieber einen Zuchtfuchs. Und ich hatte vor 8 Jahren den ersten Kontakt wieder mit einem Jäger aus Feuchtwangen. Der hat mich angerufen und hat gesagt, sieh, es werden im Jahr so viele Rotfüchse weggeschmissen. Es ist 500.000. Dann haben wir uns damals getroffen und haben versucht, Möglichkeiten zu finden. Beim Tragen von Pelzen scheiden sich die Geister, das weiß auch Lastner. Doch was der Industrie oft zum Vorwurf gemacht wird, nämlich eine Zucht allein des Pelzes wegen, die in Ländern wie Russland oder China oft unter den schlimmsten Bedingungen stattfindet, gibt es in diesem Fall nicht. Also wir bevorzugen das Fell, das sowieso anfällt. Der Rotfuchs hat ja keinen natürlichen Feind und der muss bejagt werden. Warum soll man natürliche Materialien wegschmeißen? Es wird alles, was mit dem Fell Leder zu tun hat, das wird verarbeitet. Das wird auch sehr viel für Parkas hergenommen, also für Ausfütterungen. Einfach, das ist ein warmes und ein winterlicheres Material. Die Jagd auf Füchse, die Nutzung ihres Fells, das kommt für manche fast einem öffentlichen Morden gleich. Andere sehen eher besorgt auf die steigenden Populationen. Der Fuchs ist ein Kulturfolger. Das heißt, er profitiert vom wachsenden Zugriff des Menschen auf die Umwelt. Christoph Janko? Es geht also schon seit mehreren 10.000 Jahren, dass Fuchs und Mensch sozusagen immereinander aneinander ranrücken. Und jetzt sind wir momentan in der Phase, wo das Wildtier Fuchs wahrscheinlich am engsten mit uns zusammenlebt. Und da scheiden sich am Fuchs die Geister. Also der eine, der liebt Füchse, weil er auch sozusagen als schönes und schlaues Tier jetzt verankert ist. Aber wenn es dann zum Beispiel um das Gefährdungspotenzial durch Krankheiten geht, dann kommt natürlich auch dieser negative Touch. Stichwort Fuchsbandwurm. Während die einst so gefürchtete Tollwut, die von Füchsen übertragen wird, mittlerweile durch flächendeckende Köderimpfungen erfolgreich bekämpft wurde, ist die Ausbreitung des Fuchsbandwurms zumindest momentan kaum zu stoppen. So kann die Nähe zum Fuchs für den Menschen zur tödlichen Gefahr werden. Der Kot befallener Tiere, übrigens sind hier nicht nur Füchse, sondern auch freilaufende Katzen betroffen, enthält die Eier des Parasiten, die dann, etwa über Beeren oder Pilze, zum Menschen gelangen können und dort im schlimmsten Fall Echinokokkose auslösen. Eine seltene, aber lebensbedrohliche Krankheit, die meist erst Jahre nach der Infektion entdeckt wird und dann nicht mehr heilbar ist. Der Apfel, der am Baum hängt, ist unbedenklich. Der Apfel, der auf dem Boden liegt, ist schon wieder eher bedenklich, weil das dann auf der Schlaghöhe, sage ich mal, des Fuchses sein kann. Und wenn man die Hygieneregeln beachtet, kommt man schon sehr, sehr weit. Also auch bei Gartenarbeit hinterher immer die Hände waschen, weil wir haben halt den Umstand, dass wir in der Stadt viel mehr Füchse haben wie draußen auf dem Land und dass der Bürger natürlich das auch gar nicht als Gefahr wahrnimmt. Auch im direkten Umgang mit Füchsen fehlt es oft am gebotenen Respekt, sagt Christoph Janko, der es immer wieder erlebt, dass einzelne Tiere durch regelmäßiges Füttern ins Haus gelockt und scheinbar gezähmt werden. Ich habe Leute kennengelernt, die den Fuchs auf dem Sofa sitzen hatten. Und weil mir hatte den Fall, der Fuchs ist sehr zahm, sehr treu. Dann geht der Bürger aber in Urlaub und dann versucht der Fuchs im Nachbarhaus Futter zu betteln, geht dort in die Wohnung. Und das ist natürlich für die Leute dort, die das nicht kennen, natürlich eine Bedrohung. Und wenn der Fuchs dann zu nah auf Menschen zugeht und er wird dann zum Beispiel in die Enge getrieben, dann verteidigt er sich auch und beißt. Und dann ist es so, dass dieses Verhalten auch wieder für den Fuchs normal ist. Aber in der Endkonsequenz das Problem da ist, dass der Fuchs dann eine Gefährdung wird. Für das Wildtier endet es natürlich drastisch. Fuchs und Mensch, das ist eine uralte Beziehung mit zahlreichen Facetten. Und mit Sicherheit werden in Zukunft noch einige dazukommen. Denn die leisen Nachtwanderer leben mitten unter uns. Unsichtbar, doch quicklebendig. Endlich nahm sich eine der Gänse das Herz und sagte zum Fuchs: Sollen wir doch unser Jungfrisch leben lassen? So erzeig uns die einzige Gnade und erlaub uns noch ein Gebet, damit wir nicht in unseren Sünden sterben. Hernach wollen wir uns auch in eine Reihe stellen, damit du dir immer die fetteste aussuchen kannst. Ja, sagte der Fuchs, das ist wenig. Betet, ich will so lange warten. Also fing die Erste ein recht langes Gebet an. Und weil sie gar nicht aufhören wollte, wartete die Zweite nicht, bis die Reihe an sie kam, sondern fing auch an. Und wenn sie alle ausgebetet haben, soll das Märchen weitererzählt werden. Sie beten aber alle Weile noch immer fort. Sie hörten Der Fuchs, leiser Nachtwandler von Carola Zinner. Es sprachen Beate Himmelstoß und Stefan Wilkening. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.